Hörbilder. Das ist ja wirklich das Ende der Welt, ja. Doch. Ja. Wahnsinn. Unglaublich. Ja, wir fahren jetzt bis zum Talende. Und es ist eine eigentlich hügelige, ganz liebliche Gegend, aber man kommt sie halt wie am Ende der Welt vor. Es ist ein Kessel, ja, eben ein richtiger Talkessel, wo das Tal dann völlig zu Ende ist. Warum glaubst du, haben sie das Gold hier vergraben? Ja, ich nehme an, weil es hier nicht mehr weitergeht, sodass man das Gold ja auch nicht mehr wegbringen kann. Über den Berg transportieren ist unmöglich. Es führt keine Straße, kein Weg drüber oder nur vielleicht ein Eselspfad. Also so war es hier eigentlich, kann ich mir vorstellen, sicher. Ja. Beim Landesbauernführer Friesacher war ein Mann im Alter von ca. 36 bis 40 Jahren, gut gekleidet, blond. Soweit ich mich auskannte, war dies ein engerer Vertrauter vom ehemaligen Außenminister Ribbentrop. Dort war dann die Rede, dass bei mir etwas Wertvolles eingegraben werden soll, was aus dem Schloss Fuschel zu mir überführt werden sollte. Ich wurde beim Landesbauernführer beauftragt, in der Hütte Löcher mit einem Kubikmeter Größe auszuheben. Dies habe ich auch nach meiner Rückkehr aus der Stadt gemacht. Hierzu muss ich noch ergänzen, dass mir beim Abschied in der Landesbauernschaft von diesem mir unbekannten Herrn gesagt wurde, am Donnerstag oder Freitag in der Nacht werden sie mit einem Auto kommen und die zu vergrabenden Sachen überbringen. Der Schatz von Hintersee. Feature von Johannes Gehlich. Prolog. Nach Ostland wollen wir reiten. Als mein Sohn 2007 auf die Welt gekommen war, begann ich mich zum ersten Mal in meinem Leben auch für meine eigene Familiengeschichte zu interessieren. Mir wurde bewusst, dass ich mich in eine lange Familientradition eingereiht und die Gene meiner Familie weitergegeben hatte und so die Familiengeschichte bewusst oder unbewusst weitererzählen würde. Je älter ich wurde, desto mehr interessierte ich mich für die Biografien meiner Großeltern und Urgroßeltern. Ich fing an, Archive aufzusuchen und zu recherchieren, um die Leerstellen der Vergangenheit mit Worten zu füllen. Wer waren meine Vorfahren, von denen ich nur wusste, dass sie in Arniff bei Salzburg, der alteingesessenen Landwirtschafts- und Gastwirtschaftsdynastie Friesacher, entstammten? Wer waren mein Großvater oder mein Großonkel? Und welche Rolle spielten sie in der Zeit des Nationalsozialismus? Gegen 0.30 Uhr wurde ich geweckt. Unterhalb von meinem Hause stand ein Lastkraftwagen, bei dem dieser Herr stand, der mich weckte. Dann noch ein weiterer Herr in Zivil, den ich nicht kannte, und zwei SS-Männer. Da der LKW nicht bis zu meinem Hause heraufgezogen hat, musste ich eine Kuh einspannen und wiederholt vom LKW zur Hütte fahren. Bis 3 Uhr früh haben wir gearbeitet. Auf dem Lastauto waren eine große Menge kleinerer Säcke, die lose auf dem Auto lagen. Es handelte sich um Säcke im Gewicht von 30 Kilogramm und ungefähr 60 Kilogramm. Darin waren Münzen. Die Säcke waren noch in einem Doppelsack und plombiert. Erstes Kapitel: Die Illegalen der ersten Stunde. Der Michael Friesacher hatte in Arniff eine große Landwirtschaft und ein Gasthaus von seinem Vater geerbt, von meinem Großvater. Und bei dem sind wir untergekommen. Wir wohnten damals in einem Zimmer, alle gemeinsam. Ich habe ja sehr wenig Kontakt zu ihm gehabt. Er war für mich auch irgendwie ein etwas distanzierter, eher unnahbarer Mensch und war mir eigentlich eher fremd. Meine Mutter, Inge Kabaum, war und ist für mich ein offenes Buch und lebendiges Lexikon, wenn es um die Details der Geschichte der Familie Friesacher geht. Geboren 1941 in Wien, brachte sie ihr Vater, Josef Friesacher, im Frühjahr 1944 nach Salzburg ins Haus seines Bruders Michael. Er ahnte wohl schon, dass der Krieg für das Deutsche Reich und vor allem für ihn persönlich kein gutes Ende nehmen würde. Der Vater, den meine Mutter nur aus Fronturlauben kannte, war meiner Mutter so fremd wie ein entfernter Verwandter. Mein Vater musste dann aber, als sein Urlaub beendet war, wieder zurück nach Rumänien. Er war dort bei der Feuerschutzpolizei stationiert. Er hat die Öllager der Nazis in Rumänien bewacht. Mein Vater habe ich ja nur einmal gesehen, das war in seinem letzten Urlaub. Und dann habe ich meinen Vater ja nie wieder gesehen. Wie hast du ihn genannt? Onkel Vati. Onkel Vati habe ich ihn genannt. Meine Mutter hatte 1944 noch nicht wissen können, dass ihr Vater, der 1945 in russischer Kriegsgefangenschaft in Astrachan starb, zu jenen gehörte, die die Suppe auslöffeln mussten, die ihnen der Eroberungskrieg des Dritten Reiches eingebrockt hatte. Es war jedoch auch seine eigene Suppe gewesen, denn er und sein großer Bruder Michael Friesacher waren Nazis der ersten Stunde gewesen. Im Namen der Republik. Das Landesgericht Linz, Volksgerichtssenat Salzburg, hat über die von der Staatsanwaltschaft Linz gegen Michael Friesacher, geboren am 10.03.1896 in Anif bei Salzburg, zu Recht erkannt. Mein Großonkel Michael Friesacher wurde im September 1947 in Linz wegen Hochverrates und illegaler Betätigung als Nationalsozialist angeklagt und laut den Akten des Volksgerichtsprozesses freigesprochen. Und habe hierdurch das Verbrechen des Hochverrates nach § 58 StG begangen, freigesprochen. Grüß Sie. Hallo. Guten Tag. Grüß Sie. Danke. Gerne, kommen Sie rein. Ich besuche den Historiker Rudolf Leo in seiner Wohnung, um mehr über Michael Friesacher und die illegalen Nationalsozialisten in Salzburg-Anif zu erfahren. Rudolf Leo hat vor Jahren ein Buch mit dem Titel »Pinzgau unterm Hakenkreuz« geschrieben und ist Mitarbeiter der Zentralen Österreichischen Forschungsstelle Nachkriegsjustiz im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Die Beurteilung hast du gelesen, oder? Das ist einfach großartig. Vorbildliche deutsche Sippe, allgemein politisch gut und in seinem Beruf ausgezeichnet, gut versteht es hervorragend, seine Bauern zu führen, schon in der Kampfzeit bewährt und als SS-Mann gelebt. Also das war ja dann, also das ist jetzt der Bericht aus dem 42er Jahr und ab 45 ist dann alles ganz anders. Ja. Jetzt, wo es durch den weiten Raum im Osten Aufstiegsmöglichkeiten in unendlichem Ausmaß gibt, wo jeder Bub, der in Ordnung ist, Bauer werden kann, jetzt kann jeder Vater seinem zweiten, dritten und vierten Buben sagen, dass er, wenn er in der Wirtschaft bleibt, nicht sein Leben lang Bauernknecht sein muss, sondern dass er im heiratsfähigen Alter zu einem großen Hof kommen kann, ohne jeden eigenen Beitrag. Michael Friesacher, Landesbauernführer, 1943. Friesacher war schon, das muss man schon sagen, tief in das NS-System verstrickt. Er ist 1931 der Partei beigetreten und war illegal. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, Er war SS-Sturmbahnführer, was er dann nachher zwar relativiert hat und gesagt hat, na ja, er ist halt als Bauer dort gewesen. Wenn man aber seine Unterschriften sich anschaut, hat er immer Friesacher SS-Sturmbahnführer unterschrieben. Das heißt, es war ihm schon sehr, sehr wichtig, diese Funktion. Und als NS-Bauernführer war er natürlich eine ganz zentrale Figur im NS-Staat. Er hat entschieden, wer geht an die Front. Und er hat entschieden, wer darf da bleiben. Also das heißt, er hat im Prinzip zwischen Leben und Tod entschieden. Sondern, dass er im heiratsfähigen Alter zu einem großen Hof kommen kann, ohne jeden eigenen Beitrag. Der Preis war natürlich schon ganz groß. Nämlich die Bauern im Osten, die hat man entweder in Zwangsarbeit geschickt oder ins KZ geschickt oder überhaupt ermordet. Das muss man einfach sagen. Und das wusste natürlich eine Figur wie Friesacher auch. Beim Durchklicken durch den Akt des Volksgerichtsprozesses stelle ich mir die Frage, wie es sein kann, dass Michael Friesacher dem Gericht erfolgreich vorspielen konnte, dass er eigentlich nie ein überzeugter Nazi gewesen sei. Anhand seiner Person wird sichtbar, wie nachlässig die österreichische Nachkriegsjustiz mit hohen Nazi-Funktionären nach 1945 verfahren hatte. Ja, hallo, da spricht der Johannes Gehlich. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer ich bin. Ich habe deine Nummer jedenfalls von meiner Schwester bekommen. Ja, wir machen für Ö1. Bei meinen Recherchen bin ich auf eine Familienchronik gestoßen, die der Lokalhistoriker Clemens Spechtler im Jahr 2019 im Auftrag von Michael Friesacher, dem Enkel des Landesbauernführers Michael Friesacher, publiziert hat. Der Zeitraum der Chronik reicht bis ins 16. Jahrhundert zu den Vorfahren eines gewissen Johann Friesacher zurück. Ich versuche, den Enkel des Landesbauernführers für ein persönliches Gespräch zu gewinnen. Er heißt ebenso Michael und wird in der Chronik Michael Friesacher der Vierte genannt. Leider habe ich kein Glück. Michael Friesacher der Vierte will nichts zu seinem Großvater sagen. Er habe ihn als netten Großvater in Erinnerung und außerdem sei das alles doch vor so vielen Jahrzehnten passiert. Ah, grüß Sie. Gell? Nachdem ich die Chronik in der Nationalbibliothek gelesen habe, besuche ich deren Verfasser Clemens Spechtler in seinem Büro am Stadtrand von Salzburg. In der Chronik wird die Tätigkeit von Michael Friesacher als Illegaler der ersten Stunde ausführlich dargestellt. Und auch ein Foto von Michael Friesacher dem Dritten, dem Sohn des Landesbauernführers, ist darin abgebildet, das den jungen Burschen mit Adolf Hitler zeigt, dem er höflich zum Geburtstag gratuliert. Auch mein Großvater Josef Friesacher, der jüngste Bruder meines Großonkels Michael und Vater meiner Mutter, war ein Illegaler der ersten Stunde. M. Friesacher und Söhne, Getreide- und Futtermittel Wien, Vermögensverkehrsstelle, Wien, 15. September 1938. Betrifft Arisierung der Firma Schöngut und Freund, Wien 2, Aspernbrückengasse 1. Handel mit Getreide und Futtermittel. Die Firma Schöngut und Freund hat sich hauptsächlich mit dem Import von Ölkuchen und Schroten und der Verteilung dieser Artikel im Inland befasst. Wir erlauben uns, an Sie mit dem Ersuchen heranzutreten, uns die Arisierung der Firma Schöngut und Freund, mit deren Inhaber wir bereits Fühlung aufgenommen haben und welcher zur Übergabe seines in- und ausländischen Kundenstockes bereit ist, zu gestatten. Nachdem ich dem Regionalhistoriker Spechtler von dem Akt aus dem österreichischen Staatsarchiv erzähle, der Arisierungsanträge seitens der Wiener Firma M. Friesacher und Söhne belegt, erzählt der Historiker von den Schmuggelaktivitäten meines Großvaters in Salzburg. Der war ein jüngerer Bruder von Michael Friesacher II. Und dürfte sehr aktiv gewesen sein, mit seinem Bruder gemeinsam. Das heißt also spätestens in den frühen 1930er Jahren einfach ein illegaler Nationalsozialist gewesen sein, ganz sicher. Und war eben auch sehr aktiv im Schmuggel von diversen Drucksorten, aber auch Munition und Waffen über den Untersberg hinüber nach Bayern und herüber. Denn, wie allgemein bekannt, haben viele Nationalsozialisten Anschläge verübt gegen das Dollfuss-Regime. Blutige Anschläge, das war überhaupt eine sehr wilde paramilitärische Zeit, muss man sagen. Zweites Kapitel: Die Vergrabung des Goldes. Hintersee, April 2023. Meine Mutter und ich sind auf der Suche nach dem Hof, in dem der Bauer Alois Ziller 1945 gewohnt hat. Ein alter Mann hat uns den Weg gewiesen und uns erzählt, dass im Wirtshaus noch immer viel gesprochen werde über das Gold. Einige Einwohner von Hintersee hätten sich damals bereichert. Man wüsste sogar deren Namen. Als ich ihn frage, ob ich das Gespräch mit ihm aufnehmen darf, winkt er ab. Er wolle nicht sagen, die Leute, ich wisse schon. Sie sind dann auch tatsächlich an diesem Sonntag gegen 21 Uhr mit dem Auto zu mir gekommen. Außer dem LKW war noch ein Luxuswagen. Dieser Luxuswagen brachte dann die Fracht herauf zum Haus, sodass ich nicht mehr die Kuh einspannen musste. Ich hatte unterdessen die Löcher besser ausgegraben und die Kisten eingepasst. Sodann haben wir gemeinsam diese vielen Säcke in die Kisten gegeben. Bei der zweiten Fahrt, die dann an diesem besagten Sonntag endgültig eingetroffen ist, waren ca. 30 große Säcke, also nochmals 1800 Kilogramm Gold. An diesem Sonntagabend wurden aber die Kisten noch nicht mit Erde vergraben. Ich habe dann den Auftrag erhalten, die Kisten mit Erde zu verschütten, und sie gaben mir bekannt, dass sie die nächsten Tage wiederum kommen werden. Am Montag habe ich diese Erdlöcher zugemacht. Gekommen sind sie nicht und bezahlt wurde ich auch nicht mehr. Befragt nach dem genauen Datum des Vergrabens des Goldes, gab der Bauer Alois Ziller im Juni 1945 an, dass es sich um die Zeit zwischen 15. und 20. April 1945 gehandelt haben musste. Doch warum hatte der Bauer Ziller niemanden von der Vergrabung des Goldes erzählt? Lagen über 4 Tonnen Feingold tatsächlich 2 Monate lang in einer unversperrten Hütte neben seinem Hof, zu der sich jedermann Zutritt hätte verschaffen können? Warum hatte der Bauer den amerikanischen oder österreichischen Behörden nichts davon erzählt? An diesem letzterwähnten Sonntag, als die Arbeit gegen 23 Uhr beendet war, gingen diese 3 Männer noch in meine Stube und tranken hier Schnaps, den sie selbst mitgebracht hatten. Ein Teil dieser Flasche wurde mir geschenkt. Bei dieser Gelegenheit fragte ich, was mit dem Vergrabenen sein sollte, falls ich einmal von anderer Seite befragt werde. Sie gaben mir darauf zur Antwort, dass ich diesbezüglich überhaupt nichts zu tun habe. Falls eine andere Regierung kommen sollte, wird das Vergrabene der neuen Regierung übergeben werden. Bei der Arbeit sagte auch einer, dass ich im Falle des Verrates damit rechnen muss, dass ich erschossen werde. Seither habe ich nichts mehr gehört. Sagen konnte ich nichts und habe mir auch nicht getraut. Luxuswagen, ein Mann im Alter von ca. 36 bis 40 Jahren, gut gekleidet, blond, ein enger Vertrauter des ehemaligen Reichsaußenministers Ribbentrop, SS-Männer. Wer waren diese Männer, die offensichtlich den Goldtransport nach Hintersee organisiert und begleitet hatten? Und von wo stammten die über 4 Tonnen Gold, von denen in der Zeugenaussage Alois Zillers die Rede ist? Ich befrage den Experten für das sogenannte Raubgold der Nazis, den Wirtschaftshistoriker Ralf Banken, Autor des Buches Edelmetallmangel und Großraubwirtschaft. Ihm ist es gelungen, die Vorgeschichte des Goldes anhand der Dokumentation des jüdischen Geschäftsmannes Herbert Herzog zu rekonstruieren. Das Gold ist im Grunde Gold von der italienischen Nationalbank plus noch einer sozusagen Tochter oder Nebenstelle der italienischen Nationalbank, dass die Deutschen 1943 im September nach sozusagen dem Wechsel der Italiener hin zu den Alliierten beziehungsweise Aufgabe des Krieges für Italien zunächst von Rom nach Mailand geschafft haben. Das ist im September 43 passiert. Und dann hat man verhandelt mit eben dem Verantwortlichen der Republik von Salo und auch mit Mussolini, die natürlich unter deutscher Kontrolle standen und abhängig waren von den Deutschen. Und die haben dann zugestimmt, dass ein großer Teil davon nach Berlin ging. Als ich diese Nachricht zum ersten Mal erfahre, bin ich erstaunt und erleichtert gleichermaßen. Erleichtert, weil es sich bei dem Gold offensichtlich nicht um sogenanntes Zahngold handelte, das jüdischen und anderen Opfern in den Konzentrationslagern aus den Zähnen gerissen wurde. Es handelte sich offenbar um Währungsgold aus den Beständen der Banca d'Italia, das in den letzten Jahren des Krieges mehrere tausend Kilometer transportiert wurde. Doch wie kam das Gold in das kleine Dorf Hintersee am Rand der Kalkalpen? Jetzt haben wir sozusagen Mitte März nochmal sozusagen eine noch mehr ausweglose Situation, weil die Russen direkt vor Berlin stehen. Die Umkesselung droht zumindest. Und die Diskussion kommt abermals auf und man beschließt sozusagen auch die restlichen Sachen nochmal wegzubringen. Zum Schloss nach Fuschel. Und das organisierte scheinbar alles der Gottfriedsen. Bernd Gottfriedsen war SS-Sturmbannführer, Legationsrat im Auswärtigen Amt und Adjutant des Reichsaußenministers Joachim von Ribbentrop. Ribbentrop hatte, wie etwa auch Heinrich Himmler, die Trapp-Villa in Salzburg-Eigen, das Schloss Fuschel bei Salzburg zu seiner österreichischen Dependance gemacht. Doch warum wurde der Goldschatz gerade in Hintersee vergraben? Und warum wurde mein Großonkel, der Landesbauernführer Michael Friesacher, auserwählt, einen geeigneten Ort zum Vergraben des Schatzes zu suchen? Die werden sich halt gekannt haben, ne? Und was weiß ich, die haben sich dann auf irgendwelchen Empfängen bei Parteisachen kennengelernt. Und natürlich muss der Gottfriedsen, der jetzt nicht wirklich eine große Ahnung von der Gegend hat, weil er ganz woanders herkommt, braucht natürlich jemanden, der örtliche Kenntnisse hat. Doch warum gerade Salzburg? Und warum wurden so viele Schätze hierher gebracht? Warum Salzburg so wichtig war? Es ging hier um gestohlene Devisen, Wertgegenstände, arisiertes Vermögen von Juden hierher zu bringen und zu verstecken. Nicht erst 1945. In Privathäusern, die hatten alle Kaltenbrunner, alle hatten ihre Häuser und haben dann im Garten versteckt. Ja, und zwar riesige Vermögen. Drittes Kapitel. Die Bergung des Schatzes. Also wir fahren jetzt noch einmal zurück. Wir sind jetzt am Talende und fahren jetzt zu der Stelle, wo es angeblich vergraben war. Langsam, langsam. Doch auffahren. Nach einer Irrfahrt durch den kleinen Ort Hintersee haben wir endlich den Hof des Alois Zillert gefunden, auf dessen Grundstück 1945 das Gold aus dem Bestand des Deutschen Auswärtigen Amtes vergraben wurde. Im Vorfeld der Recherche ließ ich mir einen Grundbuchauszug zur Adresse des sogenannten Bernau-Gutes anfertigen. Die Besitzer des Hofes haben längst gewechselt. Der Name Ziller ist an dieser Adresse längst verloschen. Lieber Micky, 18. Juni 1945, Feistenau, Österreich. Seit meinem letzten Brief, bevor ich diesen hier zu schreiben begann, hielt ich die Summe von 20 Millionen Dollar in Goldmünzen in meinen Händen. Ja, du hast richtig gehört. 20 Millionen Dollar. Wie ist es dazu gekommen? Hier die Geschichte. Gestern Abend gegen 8:30 kamen zwei CIC-Männer des Spionageabwehrkorps in unseren Ort und meinten, sie benötigen etwa 6 Männer, die ihnen zu einem Ort folgen sollten, wo sie vermuteten, dass Gold vergraben worden sei. Ich schreibe dem englischen Zeithistoriker und Investigativjournalisten Ian Sayer, da ich hoffe, von ihm etwas über die Ausgrabung des Raubgoldes zu erfahren. Einige Tage später finde ich tatsächlich eine Nachricht von ihm in meinem E-Mail-Eingang, die die Geschichte vom Gold aus Hintersee aus einem völlig neuen Blickwinkel beleuchtet. Wir fuhren so weit es ging, bis die Straße an eine steile, bergige Felswand anstieß und endete. Die CIC-Männer gingen voraus zu einem alten, abbruchreifen Schuppen, wo bereits einige Zivilisten mit Haken und Schaufeln arbeiteten. Das ist es, sagten sie, und deuteten auf die 50 der 80 Säcke, die sie bereits auf Befehl der Militärregierung der USA ausgegraben hatten. Der englische Historiker Ian Sayer leitet mir via E-Mail einen Brief weiter, den ein amerikanischer Soldat namens Henry offenbar am 18. Juni 1945 aus Feistenau abgeschickt hat. In der Mail findet sich auch die Adresse eines Mannes aus dem Bundesstaat Washington, der den Brief offensichtlich in den Unterlagen seines Großvaters gefunden hat. Er heißt Greg Giselink. Ich nehme zu ihm Kontakt auf und bitte ihn um ein Interview. Yeah, it's almost hard to understand, but we can try and see what happens. Oh, is it better now? Yeah, I can hear you. Isn't it strange that we talk from Vienna to Washington? For me, a little bit exciting. It's exciting and interesting, and it's interesting how such an event so long ago can bring people together. Greg Giselink ist Manager des Greater Wenatchee Irrigation Districts, wo er für die Wasserversorgung der Region im Bundesstaat Washington verantwortlich ist. Der 37-jährige Amerikaner erzählt, wie er den Brief seines Großvaters Henry nach dessen Tod gefunden hat. Yeah, I found the letter in a shoebox that my grandpa had with some pictures and some small items from the war. Ich habe den Brief in einem Schuhkarton meines Großvaters gefunden, zusammen mit einigen Bildern und einigen kleinen Gegenständen aus dem Krieg. And so that was probably around the time when I first got really interested in this event after he passed away. Und das war wahrscheinlich ungefähr zu der Zeit, als ich mich zum ersten Mal wirklich für dieses Ereignis zu interessieren begann, nachdem er gestorben war. I was actually able to convince myself that I found the house based on matching up the terrain with his pictures. Gregs Großvater Henry war Soldat eines amerikanischen Aufklärungsgeschwaders, das nach der Landung in der Normandie zur Lokalisierung feindlicher Truppen eingesetzt wurde. Greg erzählt, dass sein Großvater wenig über den Krieg gesprochen und später auch viele Briefe an seine Frau Mickey weggeworfen habe. He took home several souvenirs from his time in Europe that were Nazi related. Er nahm mehrere Nazi-Souvenirs mit nach Hause und soweit ich weiß, warf er sie später alle weg, weil er den Krieg und diese ganzen Erlebnisse vergessen wollte. In fact, I know that he had a Nazi flag that he had taken as a souvenir. Ich weiß, dass er eine Nazi-Flagge, die er als Andenken mitgenommen hatte, schließlich in Stücke zerschnitt, um Teile davon für sein Gewächshausgeschäft zu nutzen und daraus einen Werbebanner zu basteln. And he ended up cutting it up and using portions of it for his greenhouse business to make a banner. Grüß Gott, entschuldigen Sie die Störung bitte. Ja? Wir machen eine Radiodokumentation über meine Familiengeschichte. Das ist meine Mutter, eine geborene Friesacher. Ja. Und wir haben Papiere hier. Vielleicht können Sie sich vorstellen, der Onkel von meiner Mutter war der Michael Friesacher. Ja. Sagt Ihnen das was? Nein, ja. Der Michael Friesacher. Der heutige Besitzer des ehemaligen Hofs von Alois Ziller arbeitet gerade draußen auf dem Feld und fährt mit dem Traktor auf uns zu, nachdem ich ihm gewunken habe. Er erzählt uns, dass der Bauer Alois Ziller bereits 1960 verstorben sei. Die Mutter des heutigen Besitzers sei 1949 von Alois Ziller als Ziehtochter angenommen worden, weil der Sohn des Bauern in Jugoslawien gefallen sei und er sonst keinen anderen Erben gehabt habe. Aber haben Sie von dem Gold, das da vergraben worden ist, einmal was gehört? Nein. Nie was gehört? Nein, eigentlich nicht. Okay. Weiß ich, das ist alles verschwiegen worden. Weil unten im Dorf haben sie schon gesagt, da wurde im Wirtshaus wurde schon immer geredet über das. Wer hat das gesagt? Ah, ich weiß nicht, der ältere Herr, so quasi, dass das. Es war ach immer, so, ja. Es war immer ja, im Wirtshaus. Weißt du, ich hab mit dem nichts zu tun gehabt, ne? Ja, ist ja klar. Nein. Ja, meine Mutter, müsst jetzt meine Mutter fragen, ja. Das weiß ich nicht. Die Mutter des Bauern ist weggefahren. Und wie sich später herausstellt, möchte auch sie nichts dazu sagen. Niemand in dem Ort Hintersee will öffentlich etwas über das Gold erzählen, obwohl es auch heute noch Gesprächsthema im Wirtshaus ist. Was ich jetzt so weiß von Hörensagen von den alten Leuten, war das immer ein Thema, nicht? Verstehen Sie? Die sterben schon langsam aus. Die haben ja nicht mehr da, die haben ja schon fast gestorben, die ja. Was dort da. Ja. Praktisch, die waren dort auch schon 50, na ja. Ja, das weiß ich alles nicht, weißt du, das ist für mich kein Thema. Ob wir das überhaupt wollen? Das war einmal, wie ich noch jung war. Dann aber man kann man suchen, Gold und etc. Deutsche da gehabt, alles Mögliche. Die haben da oben gesucht, mit Metalldetektoren, in den 70er Jahren. Wirklich? Ja. Wahnsinn. Wir haben dann so viele Leute da gehabt. Mm. Das ist die Bildzeitung, glaube ich, hat das irgendwann einmal überbracht. Ja, oder ZDF. Sobald auch das in den Medien ist, habe ich dann wieder Leute da, nicht? Das brauche ich aber auch nicht. Verstehen Sie das? Ich verstehe das. Schon, oder? Ja. Ich frage meine Mutter, ob sie mit ihnen mal Kontakt aufnehmen will. Aber ich bin, weißt du, das ist schon, das ist gefährlich. Wir verabschieden uns von den Bauern. Als wir wieder im Auto sitzen, sprechen meine Mutter und ich über die möglichen Gründe, warum die Dorfbewohner so reserviert gegenüber unseren Fragen waren. Sie glauben alle, Sie haben eine weiße Weste und man soll diese weiße Weste nicht beschmutzen. Ja. Sie wollen nicht zugeben, dass Sie vielleicht auch irgendwas angestellt haben. Richtig. Oder Ihre Vorfahren was angestellt haben. Und Sie wollen diese weiße Weste einfach behalten. Haben die Dorfbewohner von Hintersee tatsächlich etwas angestellt? Ich erinnere mich an den alten Mann, den ich beim Ortseingang nach dem Weg gefragt hatte. Einige Einwohner von Hintersee hätten sich damals bereichert. Man wüsste sogar deren Namen. Aber er wolle nichts sagen. Die Leute, ich wisse schon. Viertes Kapitel. Die verschwundenen Säcke. Dear Mickey, June 18th, 1945. Feistenau, Austria. Wir verließen Hintersee mit 80 Goldsäcken. Aber als sie die Säcke hier in der Finanzprokurator zählten, waren es auf einmal nur noch 79 Säcke. Wir wissen bis heute noch immer nicht, ob hier ein Fehler beim Zählen passiert ist oder ob einer der Säcke auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Enough on this high finance for now. Good night, honey. Love, Henry. Die abweichende Zahl der Goldsäcke gibt auch mir Rätsel auf. Der jüdische Geschäftsmann Herbert Herzog, der durch seine Bekanntschaft mit dem Ribbentrop-Vertrauten Bernd Gottfriedsen von der Vergrabung des Goldes im Juni 1945 erfahren hatte, beziffert in seiner akribisch recherchierten Dokumentation die Anzahl auf insgesamt 82 Säcke. In der Zeit vom 27. bis 29. April 1945 brachte Legationsrat Gottfriedsen 81 dieser Packsäcke nach Hintersee und ließ sie dort, in zwei Kisten gelagert, auf dem Anwesen des Ortsbauernführers Alois Ziller vergraben. Der 82. Packsack war während des Antransportes nach Schloss Fuschel zerrissen. Ich frage noch einmal bei Greg Gieselink über die genaue Anzahl der ausgegrabenen Säcke nach. My grandpa claimed that he handled every bag himself and counted them and that there were 80 bags. Mein Opa behauptete, dass er jeden Sack mit seinen eigenen Händen verlud und sie zählte und dass es 80 Säcke waren. Sie brauchten den ganzen Tag, um das Gold auszugraben und es in einen Lastwagen zu laden. Danach fuhren sie es zurück nach Salzburg. Und als sie sich ausruhten, übernahmen einige neue Wachen die Aufsicht über das Gold. Und es verging einige Zeit zwischen dem Zeitpunkt, an dem sie es ausgruben, und dem Zeitpunkt, als sie es zum Finanzamt brachten. And when they unloaded the gold at the finance office, there was only 79 bags. Als sie das Gold ausluden, waren es nur noch 79 Säcke. Und mein Opa sagte, dass sie keine Ahnung gehabt hätten, ob sie sich verzählt hatten oder ob einer auf andere Weise verschwunden sei. And my grandpa said that they have no idea whether they miscounted or if one went missing by some other manner. Wenn die Angaben im Brief des amerikanischen Soldaten Henry, des Großvaters von Greg Gieselink, stimmen, so schmolzen die 82 Säcke, die laut Herzog von Berlin nach Hintersee gebracht wurden, am Ende zu 79 Säcken zusammen. Hier war also ein beachtlicher Schwund eingetreten. Der Zillerbauer schwört, dass er nicht an seine Gruben herangegangen sei. Und andere hätten auch nicht rankommen können. Dass einige Hinterseher ihre Häuser aufstocken, Grund und Boden kaufen, im benachbarten Salzburg Transportunternehmen gründen, Gutshöfe pachten, muss ja nichts mit dem Schwund zu tun haben. Man kann auch auf andere Art zu Geld kommen. Im Fußball-Toto zum Beispiel. Oder durch einen Onkel aus Amerika. Der deutsche Sachbuchautor und Journalist S. Fischer Fabian hatte sich bereits in seinem 1972 erschienenen populärwissenschaftlichen Buch Schätze, Forscher, Abenteurer mit dem Goldschatz in Hintersee beschäftigt. Wiewohl sein Buch nicht auf wissenschaftlichen Fakten, sondern vor allem auf Augenzeugenberichten beruht, liefert er doch einen plausiblen Eindruck der Goldgräberstimmung nach dem Krieg, indem er etwa einen Sägewerksbesitzer zitiert. Schatzsuche am Hintersee, das war ein richtiges Hobby für jedermann. Gesucht haben sie alle, die Fremden genauso wie die Einheimischen. Ich bin auch Nacht für Nacht los, mit dem modernsten Gerät, das die Amis hatten. Aber doch nicht ausreichend für sowas. Einmal haben wir ein Hufeisen ausgegraben oder einen Nagel, ganz verrostet. 30 Zentimeter tief lag er. Nächte haben wir an solchen Stellen gebuddelt. Auch Greg Gieselink, der Enkel des amerikanischen Soldaten Henry, der von der Ausgrabung des Goldes berichtete, kann sich nicht vorstellen, dass hier nicht der eine oder andere Goldsack verschwunden sei. I can't imagine myself in today's value knowing that there's somewhere around $300 million buried in my backyard. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in meinem Hinterhof etwa 300 Millionen Dollar in heutiger Währung vergraben sind. Ich frage mich, wie diejenigen, die dort lebten und davon wussten, es geschafft haben, sich von dem Schatz fernzuhalten. Ich habe einen Teil des Berichts des Bauern Ziller gelesen und irgendwo wird erwähnt, dass der Lastwagen stecken blieb. Sie fuhren in einen Graben und jemand blieb die ganze Nacht in der Nähe und bewachte das Gold. Also habe ich mich immer gefragt, ob irgendwann jemand anderer, der über das Gold Bescheid wusste, etwas davon vielleicht in der Nähe versteckt hat. That was related, or if at some point somebody else who knew about the gold hid some of it nearby. Jahrzehnte nach diesen Ereignissen scheint eine Rekonstruktion oder gar das Aufspüren von möglichen Tätern, die sich in dieser chaotischen Zeit bereichert haben, schwierig bis unmöglich. Der Zeithistoriker und Autor Rudolf Leo, Verfasser des Buches Pinzgau unterm Hakenkreuz, erzählt mir, wie oft in seinen Gesprächen mit Zeitzeugen die Rede auf vergrabene, geraubte Wertgegenstände kam. Ich habe da viele Zeitzeugen, die mir das bestätigt haben, über die Bauern, dass das einmal kurzzeitig im Garten oder in einem Schuppen vergraben worden sind. Das ist jetzt nicht nur das Gold, sondern das sind auch Werkgegenstände, das sind Uhren, das waren Bilder. Und ich sage immer wieder, wenn ich im Pinzgau unterwegs bin, bei mir daheim, schaut doch nur mal genau bei euren Bütteln hinten, ob da nicht vielleicht doch was draufsteht, ne? Und ob da nicht doch ein Raubgut ist. Fünftes Kapitel. Die österreichische Regierung bekommt einen Schatz geschenkt. Wie der Bericht von Herbert Herzog belegt, war der Ursprung des Goldes aus den Beständen der Banca d'Italia und dessen Odyssee über Rom, Mailand, Südtirol, Berlin und via Fuschl nach Hintersee in Salzburg hinlänglich bekannt. Trotzdem gelang es der österreichischen Regierung, den amerikanischen Besatzungsbehörden weiszumachen, dass das Gold immer schon in Österreich gewesen sei und den österreichischen Boden nie verlassen habe. Ich frage mich, wie diese Vorspiegelung falscher Tatsachen möglich war. Obwohl der Nürnberger Kriegsverbrechergerichtshof Erhebungen angestellt hatte, obwohl die Akten des Auswärtigen Amtes die Herkunft des Goldes aus Italien bestätigten, obwohl die Säcke mit der Aufschrift der Banca d'Italia plombiert waren, glaubten die amerikanischen Besatzungsbehörden das österreichische Märchen. Hallo, Herr Kirchner. Guten Tag, Herr Gehlich. Ich begrüße Sie. Ich besuche den österreichischen Wirtschaftshistoriker Hans Kernbauer in Wien, um mehr über das weitere Schicksal des Goldes zu erfahren. Es kann durchaus sein, dass ja schon jedenfalls 1947 eigentlich der Kalte Krieg schon sich abgezeichnet hat und die USA sicher Interesse hatte, Österreich auf die westliche Seite zu ziehen und durch entsprechende positive Behandlung hier auch Gutwille in der Bevölkerung und insbesondere auch bei den Politikern zu schaffen. Es war am Anfang offenbar im vollen Bewusstsein, dass das eigentlich nicht das Gold ist, von dem man behauptet hat, dass es Österreich nie verlassen hat. Und man wusste offenbar, dass das italienisches Gold war. Interessant ist, dass die Italiener erst im Jahre 1952 dann versucht haben, auf gerichtlichen Weg ihren Anspruch auf dieses Salzburger Gold nachzuweisen. Aber irgendwie, wenn ich es Freunden von mir erzähle, die sagen eigentlich alle, das ist wieder so typisch österreichisch. Es ist ein bisschen hinterfotzig und ein bisschen hinten herum und wir sind ja eh Opfer gewesen, also uns steht das eh zu und ja, dann sagen wir einfach, es war unser Gold. Ja, das kann man so sagen, ja. Dass es keine korrekte Aktion war. Am 29. Mai 1947 wurden der österreichischen Nationalbank jedenfalls 79 Goldsäcke übergeben, deren Plomben mit der Signatur der Banca d'Italia versehen gewesen waren. In der 2019 erschienenen wissenschaftlichen Publikation »Die Geschichte der österreichischen Nationalbank von 1938 bis 1979« beschreibt der Wirtschaftshistoriker Fritz Weber, dass die österreichischen Beamten der Nationalbank bereits vor der Übergabe des Goldes an die österreichische Regierung Überlegungen angestellt hatten, wie man die Herkunft des Goldes durch Einschmelzung verschleiern könne. Eine Notiz vom 9. November 1946 befasst sich mit der Aufbringung der zur Einschmelzung von rund 4.500 Kilogramm Gold notwendigen Koksmengen und erwähnt einen amerikanischen Staatsangehörigen namens Dr. John Adler, der die stillschweigende Beförderung des Goldes von Salzburg nach Wien mit dem Mozart-Express unter amerikanischer Bewachung zugesagt hatte. John Adler war Mitglied der U.S. Allied Commission for Austria Finance Division. Wie mir der Experte für das Raubgold der Nationalsozialisten, Ralf Banken, erklärt, war das Einschmelzen von Gold, um dessen Herkunft zu verschleiern, gängige Praxis des Naziregimes gewesen. In dem Moment, wo sie sozusagen natürlich das Gold einschmelzen und hinterher umschmelzen, das haben die Nationalsozialisten in Berlin ja auch gemacht bei der preußischen Münze, können sie sozusagen natürlich umso schlechter hinterher die Herkunft nachweisen. Dann können sie natürlich auch noch einfach Barren draus machen und einen alten Stempel drauf. Und dann stand da sozusagen auf belgischem Gold irgendwann oder niederländischem Gold irgendwie das Jahr 1937 drauf mit irgendeiner Nummer. Und die Herkunft ist so einfach nicht nachzuweisen. Das geraubte und in Hintersee vergrabene Gold der Banca d'Italia wurde auf diese abenteuerliche Weise zum ersten größeren Goldbestand, der den österreichischen Schilling als internationales Zahlungsmittel besicherte. Das sogenannte Salzburger Gold wurde somit auch zum wirtschaftlichen Fundament der Wiedererrichtung des österreichischen Staates nach 1945. Epilog. 80 Jahre und kein Ende. Seither denke ich schon wieder sehr viel an meine Kindheit, an den Krieg natürlich. Jetzt kommt schon wieder vieles hoch, was ich eigentlich schon jahrelang dann mehr oder weniger vergessen gehabt habe. Und ist das sehr unangenehm oder auch erhellend? Ja, also beides eigentlich. Es beschäftigt mich natürlich schon, auch sogar bis im Schlaf. Also ich schlafe oft sehr schlecht und mir fällt dann immer wieder einiges wieder ein. Meine Mutter und ich fahren auf der Salzkammergut Bundesstraße zurück nach Salzburg. Auf unserer Fahrt von Hintersee in die Mozartstadt erinnere ich mich wieder an die Chronik über die Familie Friesacher. Obwohl der Autor und Regionalhistoriker Clemens Spechtler die tiefe Verstrickung der Familie Friesacher in das NS-Regime ausführlich beschrieben hat, findet sich kein einziges Wort des Bedauerns seitens der Auftraggeber dieser Chronik, der Nachkommen von Michael Friesacher II. Kein einziger Satz der Reflexion, dass der Eroberungskrieg des Naziregimes ein furchtbares Verbrechen und die ideologische Propaganda, wie sie etwa mein Großonkel verbreitet hatte, letztendlich Kriegshetze gewesen war. Zu Hause in der Wohnung meiner Mutter sprechen wir noch einmal über unsere Erlebnisse in Hintersee. Ich lese meiner Mutter jene Stelle aus der Familienchronik der Friesacher vor, die das Kapitel vom Anschluss bis zur Besatzungszeit 1938 bis 1949 abschließt. Es handelt sich dabei um die handschriftlichen, persönlichen Erinnerungen der Tochter des Landesbauernführers Michael Friesacher aus dem Jahr 2003. So beende ich nun meine Erinnerungen mit ein paar persönlichen Gedanken. Auch mir wurde die Gnade der späten Geburt nicht zuteil. Trotzdem, glaube ich, hat es kaum eine Generation gegeben, die nach all dem Elend und den Entbehrungen das Land für die Nachkommen aus eigener Kraft so schön aufgebaut hat. Die Generation heute aber glaubt ganz genau zu wissen, wie alle anderen, die damals lebten, hätten handeln sollen. Die Werte, die für Generationen gültig waren, führen heute in erschreckendem Maße zu einer zügellosen Freiheit, Egoismus, Anstieg der Kriminalität und Drogen, Abkehr von Familie und Gemeinschaftsgefühl und die oftmals so geringe Achtung der Kriegs- und Elterngeneration. Aufstiegsmöglichkeiten in unendlichem Ausmaß im weiten Raum im Osten. Im heiratsfähigen Alter zu einem großen Hof zu kommen, ohne jeden eigenen Beitrag. Arisierungsanträge, um sich jüdische Firmen einzuverleiben. Schmuggel von Waffen über den Untersberg. Mithilfe zur Verschleppung eines Goldschatzes. Waren diese Taten tatsächlich das Gegenteil von Egoismus, Kriminalität und Abkehr von Gemeinschaftsgefühl? Mein Großonkel Michael Friesacher arbeitete nach seinem Freispruch beim Volksgerichtsprozess in Linz 1947 bis zu seinem Tod 1974 daran, das Land Österreich als Landwirt und Gastwirt so schön aufzubauen, wie es heute ist. Dass er vorher tatkräftig daran mitgearbeitet hatte, das Land zu zerstören, darüber wird auch 80 Jahre danach lieber geschwiegen. Ich bin am Ende meiner Recherche angelangt. Ich fühle mich befreit und glücklich darüber, dass ich die Ergebnisse meiner Reise in die Vergangenheit ans Licht der Öffentlichkeit bringen konnte. Eine Reise, die immer auch von der Frage begleitet war: Es sind doch schon 80 Jahre her, was soll das heute noch alles bringen? Was könnte man dieser Behauptung schon entgegensetzen? Das ist in vielen Themen so, dass erst die Enkelgeneration anfängt zu forschen und Fragen zu stellen. Und ja, es macht Sinn, denn es ist ein Teil der Identität. Ja? Sich zu stellen der Vergangenheit und auch Geheimnisse aufzudecken, die nämlich sogar, selbst wenn nie darüber gesprochen wurde, wirken. Sie hörten Der Schatz von Hintersee. Das Nazigold von Reichsminister Ribbentrop. Selbst ich, der jahrelang mein Vater, der lebt leider nicht mehr, aber ich hätte nur so viele Fragen und ich kann es nicht mehr stellen. Und das, denke ich mir, ist einfach wichtig, dass wir so arbeiten, wie du jetzt machst, weil das einfach eine ganz andere Dynamik in eine Familie einbringt, wenn man weiß, was war eigentlich. Und nochmal, es ist egal, ob in der Familie Opfer hast oder ob du Täter drinnen hast. Letztendlich ist das trotzdem unsere Geschichte. Feature von Johannes Gehlich. Nachdem mein Vater vor wenigen Jahren gestorben war, sprach ich an seinem Grab einige Worte. Ich blickte dabei in die Augen meines Sohnes und formulierte den Rat: Stellt Fragen, Kinder, solange noch Zeit ist. Fragen tut nicht weh. Ich hoffe, mein Sohn befolgt diesen Ratschlag. Ich freue mich schon auf seine Fragen. Gesprochen haben Esther Holoschi, Sarah Jung, Julian Leudl, Andreas Maurer, Joe Remick, Alexander Rossi, Raphael Schuchter und der Autor. Ton: Ottmar Habeler-Bergsmann und Fridolin Stolz. Redaktion: Eva Reuter. Regie und Musikbearbeitung: Johannes Gehlich. Sie hörten eine Produktion der ORF Feature Redaktion 2023. Demnächst in Ö1. Nach den 10 Uhr Nachrichten begrüßt Ulla Pilz im Ö1 Klassik-Treffpunkt den scheidenden Intendanten der Neuen Oper Wien, Walter Kubera, und den Komponisten Manfred Trojan, denn am 16. Oktober gibt es die österreichische Erstaufführung von Eurydice, Die Liebenden blind, im Wiener Museumsquartier, für die beide verantwortlich zeichnen. 11.35 Uhr schon gehört unsere Ö1 Clubsendung. Help, das Konsumentenmagazin, dann um 11.40 Uhr. Punkt 12, das Mittagsjournal. 13 Uhr, Le Vigent, Teil 6 der Reihe Nibelungen, Babenberger und Byzantinerinnen. Und im Ö1-Hörspiel um 14 Uhr Antwort auf den Brief von Helga, von Bergsvein Birgensson.